Dieses Lied widmen wir all den Kameraden, die die Blicke nach vorn richten. Ihr seid unser Rückhalt und dem Feind im Land ein Dorn im Arsch. Egal, wann und wo.